Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 906 an Schiller, Jena am 5. Juli 1803. Wegen dem Druck des verschiedenen Zeugs, das ich in die Welt sende, bin ich hier, um mit Frau Mann Abrede zu nehmen, der in seiner Sache gut eingerichtet ist und dem es an einem fürtrefflichen Metteur en Page nicht fehlt, daher dies Geschäft mit wenigem abgemacht ist. Loder ist eben von Halle zurückgekehrt, wo er sich ein Haus gemietet hat. Wenn ich mit ihm über seinen neuen Zustand spreche, so freut mich's herzlich, dass seine Würfel so gefallen sind. Welcher Lebemann möchte gern wie wir andern wunderlichen Argonauten den eignen Kahn über die Isthmen schleppen? Das sind Abenteuer älterer, unfähiger Schifffahrer, worüber die neue aufgeklärte Technik lächelt. Versäumen Sie ja nicht, sich in Halle umzusehen, wozu Sie so manchen Anlass finden werden. Ob ich überhaupt komme, weiß ich nicht. Die noch 3 brauchbaren Monate nach meiner Weise zu nutzen und das von außen geforderte notdürftig zu leisten, ist jetzt mein einziger Wunsch. Das altdeutsche wiedererstandene Drama bildet sich mit einiger Bequemlichkeit um. Ich wüsste nicht zu sagen, ob sich's organisiert oder kristallisiert, welches denn doch zuletzt nach dem Sprachgebrauch der verschiedenen Schulen auf eins hinauslaufen könnte. Übrigens bekommt es uns ganz wohl, dass wir mehr an Natur als an Freiheit glauben und die Freiheit, wenn sie sich ja einmal aufdrängt, geschwind als Natur traktieren, denn sonst wüssten wir gar nicht, mit uns selbst fertig zu werden, weil wir sehr oft in den Fall kommen, wie Bileam, da zu segnen, wo wir fluchen sollten. Möge Ihnen viel Freude auf Ihrer Fahrt gewährt sein, denn es ist für Sie doch immer eine große Resignation, sich in das zu begeben, was man Welt heißt, in das abgeschmackte, momentane Bruchstück, das recht artig wäre, wenn Sie es nicht wollten, für ein Ganzes gelten lassen. Zu der Beilage sage ich nichts, weil sie sich selbst gewaltig ausspricht. Es ist Ihnen aber vielleicht in diesem Moment doch bedeutend genug. Nur, dass Sie körperlich nicht leiden mögen, wünsche ich, und wenn's möglich ist, dass Sie sich in der Bewegung des Strudels behaglich finden. Ich erwarte kein Schreiben von Ihnen, nur ein freundliches Willkommen, wenn wir uns wiedersehen, da ich manche Sonderlichkeiten werde zu erzählen haben. Geh.